Tschüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister freut zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Morgen ist soweit, ja. Im Viertelfinale geht's gegen Italien, ja. Und so, ganz Deutschland redet vom Angstgegner und so. Und ja, das kann ich seit dem letzten Spiel absolut nachvollziehen, dass jeder Angst hat vor Murat. Nein, Lukas, das war nicht so gemeint. Das war eher so gemeint, dass wir Angst vor Dänen haben sollen. Ja, also oh, durchaus berechtigt. Ja, ich meine, in einem Turnier haben wir noch nie gegen Italien gewonnen. Boah, Trainer, das klingt jetzt aber so mega krass wie in so Italo-Western. Yogi, wir kommen wegen dem Spiel morgen. Ja. Heißt das nicht wegen des Spiels? Ja, was kann ich für euch tun? Man wendet sich nicht gegen Italien, wenn es um Europameisterschaft geht. Oh, Trainer, komm, sag dem Spaghetti da, dass es morgen Abend hier ja voll so krass so Rache gibt für 2006. Ja, da werden wir gewinnen morgen. Bescheuert, ey. Lukas, bist du wahnsinnig? Das kannst du doch nicht der Fußballmafia mitten ins Gesicht sagen. Aber Yogi, Mafia ist ja ein hässliches Wort. Wir nennen uns seit einigen Jahren doch schon viele lieber UEFA. Je suis Yogi.